Die Zeiten waren damals noch so, dass ein Einfall der Jakobiten nicht unmöglich schien. Vielleicht war gar Prinz Charlie, von dem ich wusste, dass mein Onkel ihn hasste, einer der drei Führer, die ich auf den Felsen gesehen hatte. Allein während ich von Stein zu Stein sprang und im Laufen die Sache überdachte, erschien mir diese Möglichkeit mehr und mehr unwahrscheinlich. Der Kompass, die Landkarte, das Interesse, das sie an der Schnalle genommen und das Benehmen des einen Fremden, der so oft ins Wasser gestarrt hatte, alles schien auf eine ganz andere Erklärung für ihre Gegenwart auf diesem entlegenen, unbekannten Inselchen des westlichen Ozeans hinzudeuten. Der Madrider Historiker, die von Dr. Robertson eingeleiteten Untersuchungen, der bärtige Fremde mit den Ringen, mein eigenes, fruchtloses Suchen am gleichen Morgen in den Tiefen der Sandager Bucht reihten sich in meinem Gedächtnis Stück für Stück aneinander. Und plötzlich war ich gewiss, dass die Spanier auf der Jagd waren nach dem verschollenen Schatz und dem untergegangenen Schiff der Armada. Nun sind aber die auf entlegenen Inseln wie Arras wohnenden Leute für ihre Sicherheit selbst verantwortlich. In der Nähe ist niemand, der sie beschützen oder ihnen auch nur zur Hilfe eilen könnte. Und die Gegenwart einer Bande ausländischer Abenteurer, die arm, habgierig und aller Wahrscheinlichkeit nach auch gesetzlos waren, erfüllte mich mit Befürchtungen für meines Onkels Geld. Ja, selbst für die Sicherheit seiner Tochter. Ich überlegte mir immer noch, wie wir sie loswerden könnten, als ich außer Atem auf der Arraser Anhöhe ankam. Die ganze Welt lag im Schatten. Nur im äußersten Osten, an einer Bergspitze des Festlandes, hing ein verspäteter Sonnenstrahl wie ein Edelstein. Es hatte zu regnen begonnen, nicht stark, aber in schweren Tropfen. Das Meer wurde mit jedem Augenblicke unruhiger und schon schlang sich ein weißer Gürtel um Arras und die benachbarte Küste von Grisipal. Das Boot hielt immer noch auf die See zu. Und jetzt entdeckte ich erst, was mir vorhin auf halber Höhe verborgen geblieben war, einen großen, vielmastigen, stattlichen Schoner, der an der Südspitze von Arras vor Anker lag. Da ich ihn am Morgen, als ich so angelegentlich nach den Wetteraussichten ausgespäht, nicht gesehen hatte und ein Segel an dieser einsamen Küste eine Seltenheit war, war es klar, dass er vorige Nacht hinter der Wüsteninsel Gore vor Anker gegangen sein musste, womit der unumstößliche Beweis geliefert war, dass seine Bemannung die hiesige Küste nicht kannte. Denn jener Ankerplatz ist trotz seines sicheren Aussehens nicht viel mehr als eine Schiffsfalle. Bei einer so unwissenden Schiffsmannschaft, an einer so ungastlichen Küste, schien es nicht unwahrscheinlich, dass der kommende Sturm auf seinen Flügeln den Tod mit sich bringen würde.